Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, meine Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Zu einer neuen Woche begrüße ich euch ganz herzlich. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, heute Nacht hier live im Radio, im Fernsehen, über welches Thema auch immer, welches Thema euch interessiert, ruft mich an, das könnt ihr gerne machen. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Was reden wir lange? Fangen wir sofort an mit... Oh ja, es geht ja schon gut los. 36 Jahre ist sie, Marcelle, ein Mann. Hallo? Nee, hallo. Sie lacht ganz verschmitzt aus dem Meer. Wie spricht man das aus? Marcel. Ach, Marcel, so ganz einfach. Wie den Männernamen, ja, nur man schreibt es anders. Man schreibt es anders. Marcelle, eine 36-jährige Frau, die mich angerufen hat. Ja, letzte Woche eigentlich schon. Das war das Thema von deiner Sendung. Ein Tier hat mein Leben zerstört, das hat leider nicht geklappt mehr. Ja. Ja. Das ist ein ernstes Thema. Ein sehr ernstes Thema für mich auf jeden Fall, weil es mein ganzes Leben total im Griff hat. Jetzt muss ich mal eben, Marcel, wie wir uns unterhalten. Ich habe mal wieder, dumm wie ich bin, mein Handy nicht ausgeschaltet. Das will ich mal machen, sonst klingelt das gleich hier während der Sendung. So. Jetzt können wir loslegen, jetzt ist alles im guten Bereich. Also das ist ein ernster Vorfall gewesen. Ist irgendetwas passiert? Ein Tier hat dein Leben zerstört. Was genau ist passiert? Es waren eigentlich Hornissen. Es waren mehrere. Hornissen? Mhm. Also diese wespenähnlichen Gebilde, ne? Ja, schon megamäßig größer, kann man sagen. Mhm. Ich war damals 14 Jahre alt. Ja. Und wir waren auf einer Bergwanderung. Das war so eine Jugendgruppe. War auch das erste Mal ganz toll verliebt und meine große Liebe, die lief vor mir her, hat so einen schönen Stock gehabt und hat dann so ein bisschen, wie soll man sagen, einen großen Mann gespielt und hat in die Büsche da reingehauen und dann ging das eigentlich ganz, ganz schnell und auf einmal waren die Viecher überall. Mhm. Und ich habe das gar nicht richtig registriert, dass ich bin auch gestochen worden, die anderen sind gestochen worden, die waren auf einmal wirklich, die waren überall. Mhm. Und es hat halt den Ausgang gehabt, dass er ist gestorben an diesen Stichen. Er ist gestorben. Mhm. Noch während ihr unterwegs wart? Ja, weil... Also vor Ort quasi? Ja, das war in den Bergen. Und wie gesagt, wir haben so eine Bergwanderung gemacht mit der Jugendgruppe und waren Betreuer dabei. Mhm. Aber helfen konnte eigentlich, es konnte niemand helfen, weil... Wie viele Stiche hat der Freund, also dein Freund? Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß bloß noch, ich habe nach den Viechern auf ihn geschlagen, habe dann auch gar nicht mitgekriegt, dass ich auch so oft gestochen worden bin. Sah man denn an ihm, dass ganz viele irgendwie im Gesicht saßen oder an den Armen? An den überall, überall. Ich habe versucht, die Viecher noch von ihm wegzuhauen und er hat, der war, wie soll ich sagen, das war komisch. Das Gesicht von ihm, die Augen aufgerissen, der Mund und das war ein Bild, das war furchtbar. Der ist vor euren Augen verstorben. Ja, und die meisten sind eigentlich in allen Himmelsrichtungen davongerannt. Und, aber du bist bei ihm geblieben? Ja. Und der Betreuer wahrscheinlich auch, ne? Nee. Der auch nicht? Der ist weggerannt. Der ist weggerannt? Vor lauter, lass mich in Ruhe. Wie lange warst du mit deinem sterbenden Freund denn alleine? Ich weiß es nicht. Ich kann jetzt, da guckst du nicht auf die Natürlich Uhr, nicht. Und 14 Jahre alt? Das war... Ich habe das auch gar nicht richtig registriert. Also ich habe immer gedacht, wenn ich die Viecher, ich hau die jetzt tot. Und im ersten Moment, ich habe das gar nicht richtig. Aber du hast auch Stiche abbekommen, vermutlich. Ja, ne? Ja. Ich war dann auch eine Weile im Krankenhaus hinterher, weil ich habe dann Kreislaufkollaps hinterher bekommen. Irgendwann kam dann der Betreuer zurück zu euch. Ich weiß gar nicht mehr hinterher, was genau passiert ist. Ich weiß bloß noch, dass ich habe die Viecher weggehauen, hab ihn geschüttelt und es kam keine Reaktion und er hat auch ganz komisch, also total aufgeschwollen und egal wo, das hat ja mordsmäßige Beulen nachher gegeben. Und war dir das denn klar, dass er tot ist? Oder hattest du auch... Nee, Mm-mm. Ist er denn noch in ein Krankenhaus gekommen? Nee. Mm-mm. Oder ist der Tod doch dann festgestellt worden? Ja, ja. Irgendwann kam ein Arzt, dann eine Rettungs... Es war so, dass der eine, da war ein Bergführer dabei, der ist zwar auch im ersten Moment, aber hat dann die anderen Kinder, dass die nicht in alle Himmelsrichtungen davonrennen. Und das ist mir aber nachher alles so Stück für Stück erzählt worden. Und du warst auch im Krankenhaus dann? Du ja, ja, weil ich bin auch ziemlich oft gestochen worden, aber frag mich bitte nicht, wie viele Stiche das waren, also das aber, zählt man nicht. Aber du bist glimpflich davon gekommen, was deine eigene Verletzung, was deine Verletzungen betrifft. Körperlich, ja. Körperlich, ja. Das hieß die Sendung, ein Tier hat mein Leben zerstört. Ja. Inwiefern hat es dein Leben zerstört, dieser Vorfall? Ich kann immer noch nicht rausgehen im Sommer. Also wenn ich schon mal so ein Viech irgendwie höre, dann drehe ich durch. Also ich kriege da eine totale Panik. Ich bin eigentlich ein normalerweise Mensch, wo gerne in die Sonne rausgeht. Mhm. Ich liebe die Sonne und ich würde auch gern rausgehen, aber ich versuche das. Ich habe eine Wohnung, auch eine schöne, wo mit schönem Balkon und alles. Wunderbar. Ich kann das nicht genießen. Ein Schock, der über 20 Jahre anhält, ne? Ja. Mhm. Ich war in psychologischer Behandlung, das ist alles ganz toll und ja, und du kriegst es im Griff, aber du kriegst es nicht im Griff. Mhm. Vielleicht kann dir meine Psychologin aber noch einen Tipp geben. Wenn du gerne möchtest, kannst du gleich mit ihr nochmal reden. Ich meine, man kann ja alles ausprobieren. Vielleicht hat sie eine Idee, vielleicht auch klar, nicht. Aber, klar, ich würde gern, weil ich bin auch immer, ich mache einen Schritt vor, aber dann auch gleich wieder zwei zurück. Eine Frage noch, wie lange hast du gebraucht, bis du das so verwunden hast, diesen schlimmen Anblick erlebt zu haben, dass dein Freund quasi vor deinen Augen verstorben ist, in dem Alter mit 14, und du nichts tun konntest? Ich sehe das heute manchmal noch vor mir. Ich kann nichts dafür, auf einmal ist es da. Und dann spüre ich das auch wieder, die Stiche, wo es ist, ich wach dann auf und ich kratze mich, es ist nichts da, aber in dem Moment ist es da. Und also zu unserem Thema, was wir vorgebracht hatten, ein Tier hat mein Leben zerstört, war das die Marcel. Und du legst bitte auf. Wir, das heißt meine Psychologin, die Anna, ruft dich gleich an. Ja. Ich wünsche alles Gute. Danke. Auf Tschüss. Wiederhören. Meine Lieben, morgen haben wir eine Themennacht. Morgen heißt unser Thema verbotene Liebe. Und da soll es eigentlich in erster Linie nicht um die Fernsehsendung verbotene Liebe gehen, sondern um euch. Welche verbotenen Lieben lebt ihr oder habt ihr gelebt? Welche geheimen Lieben? Lieben, die man eigentlich nicht lieben darf? Vielleicht zwischen Vorgesetzten und Untergebenem oder zwischen Lehrer und Schüler oder zwischen zwei Männern, obwohl der eine verheiratet ist und so weiter. Also da gibt es ja eine ganze Menge. Morgen heißt das Thema verbotene Liebe. Heute könnt ihr zu jedem Thema anrufen, über das ihr euch gerne unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 5678 111 oder ihr könnt auch gerne faxen unter 0800 5678 110. Sascha ist dran. Sascha ist 29 Jahre. Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Sascha, um was geht's? Ja, ich möchte vorweg mich für meinen Berufsstand entschuldigen, was da momentan los ist auf der Straße wegen LKW-Fahrern, aber ich möchte das nicht vertiefen, nur es tut mir leid, wie viele unserer Kollegen sich aufhören. Aber wir unterhalten uns mal nächste Mal drüber, ich rufe dann nochmal an. Okay, das machen wir. Jetzt etwas, ein lustigeres Thema. Wie ich deine Reaktion gehört habe, am Freitag hat ein Pärchen angerufen, zwei Männer. Ja. Und irgendwie kam das mit der Beschneidung zum Vorschein. Genau, so war's. Ja, ich habe dieses auch machen lassen im Alter von fast 25 Jahren. Ja. Und ich mache es jederzeit wieder. Du wirst es jederzeit wieder machen? Jederzeit wieder. Ich war ja entsetzt, ne, als ich es gehört habe, dass er das freiwillig hat machen lassen. Obwohl es hinterher herauskam, dass er eine Phimose hatte und es nicht so ganz freiwillig war. Wie war es denn bei dir? Hast du es ganz freiwillig gemacht oder gab es auch einen medizinischen Grund? Nein, es gab überhaupt keinen medizinischen Grund. Wie gesagt, ich war... Just for fun. Und habe in Nordafrika gearbeitet, also in islamisch geführten Ländern. Ja. Hat auch mit Religion einiges zu tun, also ich bin ein gläubiger Mensch. Und es war eine freie Entscheidung. Wobei meine Frau natürlich gesagt hat, nun, das wäre schön, aber es muss dir überlassen sein. Aber du bist kein Moslem? Doch. Doch, ach so. Doch, ich bin auch Moslem geworden. Ja. Also gibt es da schon doch so einen Zusammenhang, dass du gesagt hast, dann möchte ich das auch machen, auch das körperlich soweit... Also nicht der Schwerpunkt. Auf nicht der Schwerpunkt. Nein. Also der Schwerpunkt war der reine Lustfaktor. Ja, weil ich habe von Leuten, das Lachen, der Älteste, der war ein bisschen über 50 und der hat das auch machen lassen. Der ist wirklich auch ein hundertprozentig gläubiger Moslem geworden danach. Ja. Ich bin, ich sag mal, hundertprozentig nicht unbedingt, aber ich bin schon Moslem. Ja, also gut, wenn es so einen Hintergrund hat, ist das natürlich vollkommen zu akzeptieren. Ich stehe nur immer da mit Entsetzen, wenn ich höre, dass die Jungs das so ganz freiwillig machen, nur weil sie denken, sie haben da mehr Spaß. Nein, sagt alles in mir dann. Tu es niemals, Domian. Doch, wirklich. Also ich habe mein Sexleben wirklich ausgetestet, vorher schon ausgiebig. Aber Sascha, das Schlimme ist ja, wenn du dann hinterher mitbekommst, es ist nicht das Gelbe vom Ei, du kannst es ja nicht rückgängig machen. Davor hatte ich Angst. Ja. Davor hatte ich wirklich Angst. So. Zumal ich es auch in Marokko habe machen lassen. Ja. Ich habe das nicht in Deutschland machen lassen. Ich habe das da unten direkt vor Ort dann auch machen lassen. Ja, bei einem Arzt? Ja, natürlich. Ja. Wunderbare Klinik. Da ja. Nee, da gab es nichts zu bemängeln. Auch nichts Hygiene oder irgendwas, gar nicht. Ja. Nur, ich war schon natürlich, weil einige Leute sagen, nee, mach das nicht und die Vorhaut und das Gute und hör doch auf damit und wer weiß, wenn was schief geht. Ich sage, na komm, das funktioniert schon. Und der Glaube, das muss funktionieren und naja, ein bisschen Panik hatte ich schon. Ja. Wie ist denn der Sex jetzt danach gewesen? Ja, also ich habe wirklich Probleme gehabt am Anfang, die Gefühle wirklich alles zu bündeln. Das war so viel, das ist wirklich eingestürzt. Gerade beim, ich sag mal, beim Oralverkehr. Mhm. Unbeschreiblich. Gibt es denn nicht am Anfang gewisse Probleme so mit der Unterhose, mit der Unterkleidung, dass man das gar nicht aushält in der Unterhose? Also du hast ein Gefühl, okay, erstmal sind die Nähte, die sind auch geplatzt bei mir, genauso wie bei ihr. Ehrlich? Wir waren einfach ein bisschen zu voreilig. Ja. Ich habe auch dann so ein bisschen Probleme gehabt, 2-3 Tage lang. Aber okay, ist vergessen. Deine klare Aussage ist, der Sex für dich, Sascha, ist, nachdem du beschnitten worden bist, im hohen Alter von 25 Jahren, wesentlich besser und ausdauernder und geiler und weiß ich was, leidenschaftlicher als vorher. Aber hallo. Aber hallo, mehr kann ich nicht sagen, zumal das nicht nur meine Meinung ist. Also ich kenne einige, die haben es machen lassen und die sind vollkommen meiner Meinung. Und die Altersgruppe ist da wirklich... Aber mich überzeugt es nicht so sehr, weil ich immer denke, die müssen sich das ja auch einreden, weil ihnen gar nichts anderes übrig bleibt. Nein. Also wie gesagt, bei mir war es freiwillig und die Leute, mit denen ich bis jetzt darüber geredet habe, bei denen war es alle freiwillig. Na ja gut, freiwillig schon, aber hinterher, wie gesagt, kann man es eben nicht rückgängig machen. Nun kam am Freitag die schöne Idee auf, man sollte dieses Häutchen noch konservieren, so als nettes Andenken, vielleicht dann auf dem Bettbeistelltisch stehen zu haben. Hast du das gemacht? Jürgen, wie ich das gehört habe, ich bin hier bald aus dem Auto rausgesprungen. Ich bin bald aus dem Auto rausgesprungen, wie ich das gehört habe. Nein, natürlich nicht. Wäre natürlich eine tolle Sache gewesen. Ja, also mir kam auch der Gedanke und alle hat so gesagt, mach so. Nee, lass mal, es ist weg und es ist vorbei. Wenn ich es wieder ansehe, nee, will ich gar nicht. Nein, ich bin vollkommen zufrieden, so wie es ist. Sascha, kannst du jetzt länger als vorher? Also ich habe lange Zeit Probleme damit gehabt, weil es halt gerade vom Gefühl her, es war zu stark. Gut, ja, ganz am Anfang, aber hinterher könnte man doch sagen, dass vielleicht der beschnittene Penis nicht so schnell zum Orgasmus kommt, wie der unbeschnittene Penis. Ja. Ist so. Ja, definitiv. Ja. Ja, das muss ich nur unterstreichen. Also ich höre schon, du bist ein wortreicher Verfechter des sich nachträglich beschneiden Lassens. Aber mit wehenden Fahnen, Jürgen, mit wehenden Fahnen. Aber du kannst mich nicht überzeugen, Sascha. Nur, es war so, wenn ich, ich sag mal, die Vorhaut ist von der Hygiene her bei den Moslems Vorschrift, es ist ja heute nicht mehr so. Ich meine, die Hygiene überhaupt nicht. Unser eins duscht doch. Genau. Aber jetzt ist das, wenn mir jetzt einer sagt, du musst dich beschneiden lassen, Moslem zu werden, das ist im Prinzip Unsinn. Denke ich mir ja auch so als bodenständiger Mensch, der liebe Gott hat mir doch dieses Häutchen geschenkt. Warum soll ich das wegschnibbeln? Das ist eine Variante gewesen, ich habe mir die andere ausgesucht. Der hat mir ja zwei gegeben. Da hat er gesagt, du kannst dir das ja wegschneiden lassen. Okay, also ich will es natürlich völlig akzeptieren und respektiere es natürlich auch. Was für eine dumme Aussage letztendlich. Es ist so nicht mein Ding, aber du hast gute Erfahrungen gemacht und das ist doch das Wichtigste. Ich muss nochmal die Waage ausgleichen. Und der Freundin gefällt es auch. Ja, der Frau. Der Frau, die ist mittlerweile fast zweijähriges Kind. Restlos begeistert. Aber hallo. Das war Sascha, der beschnittene LKW-Fahrer. Stimmt, ne? Ja. Haben wir dich gerade auf der Straße irgendwo erwischt? Oder du uns, beziehungsweise? Bitte nochmal. Bist du gerade unterwegs auf der Straße? Ja, jede Nacht. Ich fahre nur nachts. Ah ja, wo bist du genau jetzt im Moment? Düsseldorf, Stadtmitte. In Düsseldorf, Stadtmitte. Wir grüßen alle LKW-Fahrer. Fahrt vorsichtig, Jungs. Ja. Aber tschüss, Sascha. Tschüss. Das ist immer so schwer, ne? Muss ich mich mal sehr konzentrieren. Mit dem Tschüss, Sascha, wenn jemand Sascha heißt und ich Tschüss sage. Sebastian ist dran und Sebastian ist 21 Jahre alt. Hallo. Ja, hier ist der Sebastian. Sebastian, guten Morgen. Dein Thema? Ja, mein Thema ist, dass meine Mutter vor einer Woche gestorben ist. Plötzlich verstorben? Nein, an Zucker. Das heißt, sie war sehr, sehr, sehr schwer krank? Am Ende hat man herausgefunden, dass es Zucker war. Die Ärztin hat ihr das auch gesagt und sie war auch Alkoholikerin und sie hat nicht so sehr danach gelebt. Vielleicht wollte sie auch nicht mehr. Sie hat viel Scheiß in ihrem Leben erlebt und vielleicht wollte sie nicht mehr und das hat mich getroffen wie ein Schlag. Also ich habe sie noch ins Krankenhaus eingeliefert. Sie konnte nichts dafür tun. Sie ist auch nicht mal im Koma aufgewacht. Ich konnte mich nicht mal mehr von ihr verabschieden und sie ist zu Hause ins Koma? Nee, ja, sie ist zu Hause ins Koma gefallen und dann kam der Krankenwagen erst eine halbe Stunde später und... Hast du mit deiner Mutter zusammengelebt? Ja. Alleine? Ja, wobei ich sagen muss, dass mein Vater auch vor 2 Jahren gestorben ist und dass ich jetzt komplett alleine bin, ohne Oma und ohne Opa, nur noch meine Verwandtschaft, sonst niemanden. Am besten sind Freunde und... aber sonst... Wie alt ist deine Mutter geworden? 57. 57. Sie war auch ein begeisterter Domian-Fan, sie hat immer... jede Nacht immer deine Sendung geguckt und jetzt ist er selber weg. Ich bin in der Situation nicht so gut fertig, jetzt alleine zu Hause zu sein. Und das war erst vor einer Woche. Ganz einsam, ja. Die Beerdigung hat schon stattgefunden? Heute. Heute. Wie war das für dich heute? Sehr schwer. Ja. Wenn man da steht und sieht den Sarg und der Pfarrer sagt da die letzten Worte und stellt eine Predigt und man merkt, dass seine Mutter nicht mehr da ist, das ist irgendwie ein Scheißgefühl. Waren viele Leute bei der Beerdigung? Ja, 13 mindestens, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. 13 Menschen? Ja. Wobei ich auch sagen muss, ich habe nicht mehr gefunden, die Worte, die ich meiner Mutter noch sagen wollte. Ich habe sie auch in ihrem Leben, habe ich sie auch öfter mal geschlagen. Ich weiß genau, dass das scheiße ist, was ich gemacht habe. Du hast deine Mutter geschlagen? Ja, das kann man auch nicht verzeihen. Das weiß ich genau. Warum hast du das getan? Weil... ich wusste manchmal nicht wohin mit meiner Wut und statt dann rauszugehen oder so, konnte ich mit meiner Aggression irgendwie nicht klarkommen und habe dann zugeschlagen. Und in dem Moment weiß ich schon nicht mehr, was ich tue. Und auch in der letzten Zeit noch? Eher seltener, also seit 6 Wochen dann nicht mehr. Ich bin immer zu einer Psychologin auch gegangen und sie hat mir dann gesagt, schon seit einem halben Jahr gehe ich dahin und die hat mir dann gesagt, versuch doch mal deine Mutter nicht mehr zu schlagen. Versucht auch daran zu denken, dass sie eine arme alte Frau ist und die viel Mist in ihrem Leben erlebt hat. Und da habe ich das dann auch so gemacht. Habe mir immer diesen Satz gesagt und da habe ich noch nicht mehr geschlagen. Ich wollte versuchen, es durchzuhalten und auch weiter zu schaffen und da ist sie dann gestorben. Wie lange hast du das denn gemacht? Wie viele Jahre? Sehr lang? Seit meinem 12. Lebensjahr. Und das tut mir unheimlich leid. Und wohin hast du sie geschlagen? Das Gesicht. Und wie oft kam das so im Durchschnitt? Manchmal... habe ich sie 3-mal, 4-mal ins Gesicht geschlagen oder auch mal in der Faust gegen die Nase gehauen. Wie oft kam das vor in der Woche? Tja. Jeden Tag? Nicht jeden Tag, aber manchmal 3-mal in der Woche. Manchmal ging es dann auch wieder eine Zeit lang. Aber dann es ist auch manchmal gewesen die Verzweiflung, mir ein Zustand, weil sie Alkoholikerin war, weil sie mich mit runtergerissen hat in der Wohnung, weil sie im Bett lag und nicht mehr hochkam und ich wusste mir auch nicht mehr zu helfen, kam damit auch nicht gut klar, wir hingen uns zu sehr auf der Pelle und alles. Meine Mutter hat mir trotzdem immer wieder verziehen. Und du hast bis vor sechs Wochen das noch gemacht. Und sie hat noch kurz vor ihrem Ende noch gesagt, als ich wusste noch gar nicht, dass ich sterben würde, habe ich noch ein paar Mal gesagt, es tut mir immer leid, was ich gemacht habe. Das habe ich nie gewollt. Ich habe dich immer geliebt und da hast du gesagt, ist schon gut. Ne? Aber das steht immer noch dazwischen. Das habe ich ja nie gewollt. Also, aber Sebastian, bis vor 6, also vor 8 Wochen oder so, als du es noch gemacht hast, da war sie ja schon sehr schwer krank. Ne? Tja, ja, ich bin arschlau, ich weiß. Ja, bist du. Ja, das weiß ich. Ja, bist du. Ist mir klar. Man kann das erklären. Eure Situation wird sehr schwierig gewesen sein. Und es ist kein Grund, dass seine Mutter nicht. Nein, natürlich nicht. Und du bist ein erwachsener Mann, das macht man nicht. Das weiß ich. Vor allen Dingen nicht, wenn... Aber du weißt es selbst, ich muss es gar nicht sagen. Ich weiß es selber, was davon hält. Ich wusste, war mir klar schon, ja. Das ist mir klar. Und sie hat es ihr immer wieder verziehen. Ja, was eigentlich nicht hätte tun sollen. Ich hätte eigentlich, mehrere Leute haben mir gesagt, ich hätte längst aus der Wohnung ausziehen sollen, da würde das auch nicht mehr vorkommen, weil wir hingen zu sehr aufeinander auch, ne. deswegen haben wir uns immer gegenseitig fertig gemacht und runtergezogen. Mhm. Und hast du sie manchmal auch regelrecht verletzt? Schlauflecken, ja. Mhm. Ins Gesicht immer. Ach, mal auf die Erde geschmissen. Warst du im Krankenhaus, als sie verstorben ist? Warst du dabei? Nee, da wollte ich noch hingehen an dem Tag, aber da haben sie mich angerufen und gesagt, ihre Mutter ist verstorben. Ich war erstmal völlig fertig und wusste gar nicht mehr weiter. Mhm. Ich hätte gern noch am Krankenbett gesagt, dass es mir leid tut, dass für das, was ich ihr angetan habe und Zahnlerdinge und... Jetzt erklär mir doch mal, du sagst immer, das tut mir leid, und aber warum hast du, du bist 21 Jahre alt. Wieso hast du nicht vor ein paar Jahren, als du gemerkt hast, dass du nicht Herr deiner eigenen Person bist, dass das immer wieder passiert, nicht wirklich die Konsequenz gezogen und hast gesagt, ich zieh da aus, dann entspannt sich das Ganze. Ich meine Mutter immer noch irgendwie geliebt habe und es irgendwie nicht geschafft habe, mich von ihr zu lösen. Aber wenn, man eine Mutter liebt, schlägt man sie doch nicht. Ja, das sagen andere auch. Ich weiß nicht, warum ich es gemacht habe, aber in dem Moment weiß ich nicht mehr, was ich tue. Der Mensch ist ein anderer Mensch. Ich kann meine Wut nicht mehr kontrollieren, anstatt dann vorher raus, die andere dann vorher rausgehen, hätte ich dann auch vorher rausgehen sollen. Mhm. Waren das Anlässe, so Kleinkram, so Alltagskleinkram? Manchmal auch das, ja. Oder wenn ich ziemlich gereizt war, oder? Mhm. Mhm. Wie lange war sie Alkoholikerin? Über 15 Jahre. Mhm. Also du bist quasi damit aufgewachsen? Ja, mein Vater war auch Alkoholiker. Mhm. Gut, du hast nur auch viel Scheiße miterlebt, das glaube ich auch, ja. Hm. Dennoch trägst du eine große Schuld. Das weiß ich. Ja. Als dein Vater damals lebte und du das gemacht hast, wie hat der sich denn verhalten? Der hat gesagt, da musste immer was vorgefallen sein und hat meiner Mutter manchmal die Schuld gegeben. Ne? Hm. Der hat sie ja auch einmal zusammengeschlagen, im Alter, wo ich 4 Jahre alt war, aber das habe ich gar nicht richtig mitgekriegt. Hm. Da aber auch noch einmal gemacht, aber... Hat das eigentlich jemand aus der Verwandtschaft mitbekommen? Weiß man das, dass du das getan hast? Einige wissen das. Ich war auch in psychiatrischer Behandlung dafür. Mhm. In der Psychiatrie. Jetzt heute bei der Beerdigung, gab es da irgendwie Bemerkungen oder hat man dich geschnitten? Überhaupt nicht geschnitten. Nee. Mhm. Also Sebastian, du hast zwei ganz große Aufgaben vor dir jetzt. Also zwei ganz große Dinge zu bewältigen. Das ist einmal mit deiner eigenen Schuld fertig zu werden. Ja. Und mit dem Verlust deiner Mutter, mit der Trauer. Ja. Und natürlich auch mit deiner Vergangenheit. Da ist ja nun offensichtlich auch ganz viel schiefgelaufen. Manchmal weiß ich gar nicht, wie ich damit fertig werde. Ja. Manchmal fühle ich mich wie ein Stück Dreck und möchte mich auch am liebsten von der Brücke stürzen. Da ist meine Mutter auch gelebt, aber immer gesagt, ich habe da so keinen Sinn, für mich weiterzuleben, wenn ich sowas mache. Aber Sebastian, ich will dir mal sagen, das wäre jetzt, gerade jetzt in der Situation, wo die Karre so in den Dreck gefahren ist und so festgefahren ist, wäre das die feigste Verhaltensweise. Ja. Vielleicht hast du jetzt die Chance, wirklich zur Besinnung zu kommen und in gewisser Weise an deinem Leben und in deinem Leben wieder vieles gut zu machen. An deiner Mutter direkt kannst du es nicht mehr gut machen, aber vielleicht kannst du es an anderen Menschen gut machen, in irgendeiner Form. Vielleicht kannst du ein Leben aufbauen, was deiner Mutter gut gefallen hätte und du dich im Nachhinein so bei ihr bedanken kannst, wenn sie auch nicht mehr lebt. Jetzt von der Brücke springen ist das Feigste. Ja. Jetzt reiß dich am Riemen und suche auch Hilfe, professionelle Hilfe. Versuche ich auch. Ja. Wir reden und alles. Ja. Und versuche ein Leben wirklich hinzukriegen, das deiner Mutter gefallen hätte, wo sie gesagt hätte, ich bin aber verdammt stolz auf meinen Sebastian, dass er das geschafft hat. Das sage ich mir auch immer. Ja. Ich finde schon mal gut, dass du angerufen hast. Das ist ja auch ein Zeichen, dass du reden willst und dass du auch ein Bedürfnis hast, dich zu äußern. Es war ein Bedürfnis, mich zu entschuldigen, was ich getan habe. Bitte? Es war ein Bedürfnis, mich zu entschuldigen, was ich getan habe. Ja. Und du wirst jetzt mal in aller Ruhe, das können wir hier nicht, müssen wir auch nicht in aller Öffentlichkeit machen, mit meiner Psychologin besprechen, was es erstmal so für Hilfsmöglichkeiten für dich gibt, dass du ein bisschen jetzt an Stabilität wieder gewinnst. Ja, okay. Ja? Du legst auf und Anna, meine Psychologin, ruft dich an. Ja, okay. Ja? Ich wollte mal sagen, du machst eine ganz tolle Sendung und toll, dass du so vielen Menschen hilfst. Vielen Dank, Sebastian. Leg mal auf, wir rufen dich gleich an. Ja, okay. Auf Wiedersehen. Tschüss. Dominik, Dominik ist bei mir zu Gast. Ja, hallo Domian. Und Dominik ist 19 Jahre alt. Ja, hallo. Guten also erstmal würde ich sagen, das Schicksal von dem Sebastian, das tut mir wirklich leid. Mhm. Und ich habe jetzt eine ganz andere Geschichte. Mhm. Und es geht um Big Brother im Gartenhaus. Big Brother im Gartenhaus? Ja. Wie soll ich das jetzt verstehen? Macht ihr privat Big Brother oder was? Ja, so ungefähr. Also ich habe ja gesehen, dass du die erste Staffel von Big Brother verfolgt hast. Ja. Und auch ein riesen Christian-Fan warst. Ja, genau, so war's. Ja, und wir haben uns jetzt gedacht, also wir sind 7 Leute. Mhm. Und wir haben jetzt 3 davon haben Abitur gemacht. Und wir haben uns jetzt überlegt, was können wir denn in dem Sommer mal machen, was vor uns noch keiner geschafft hat. Mhm. Und haben uns überlegt, wie wär's denn mit Big Brother im Gartenhaus? Also wie viele Leute insgesamt? Wir sind 7. 7 ja. Leute? Ja. 7 Leute in einem Gartenhäuschen lassen sich einsperren? Genau. Also wir haben... Aber wer beobachtet euch? Eine Webcam, die haben wir aufgestellt. Ja. Das heißt, man kann uns rund um die Uhr im Internet sehen. Alles? Alles. Absolut alles? Absolut alles. Die Toilette auch? Ja, das ist auch noch ein großes Problem von uns, die Toilette. Es gibt ja keine Toilette im Gartenhaus, oder? Genau. Wie macht ihr das? Ja, das ist mehr oder weniger freie Natur. Ihr kackt also auf die Wiese. Genau. Um es klar zu sagen. Ja. Aber da wird sich der Besitzer des Gartenhäuschens bedanken, wenn da 7 Leute so viele Wochen, also die ganze Sommerferien. Ja, der Besitzer bin ich eigentlich. Ach, du bist Besitzer? Ja. Halt, jetzt nochmal die Grundfakten. Also 7 Leute, wie viele Wochen sollten das sein? Was hast du gesagt gerade? Das sind 7 Leute und 7 Tage. Ach, 7 Tage nur? Ja. Ach so, ich dachte jetzt mehrere Wochen. Nee, weil wir haben kein fließendes Wasser und dann wird es schon, ja. Also das wird schon... Okay, das ist ja dann relativ harmlos. Ja. Ne? Also dann müsste aber auch eine Webcam außen installiert sein, damit man das dann auch sieht. Wenn schon, denn schon. Ne? Ja. Knallhaft ja. Alles. Ne? Also das haben wir noch nicht gemacht, aber das haben wir noch vor, dass man wirklich alles sieht. Wo duscht man? Es gibt auch keine Dusche in dem Gartenhaus. Also man muss es draußen machen irgendwie. Ja, also... Oder waschen, sich waschen. Vielleicht muss man gar nicht duschen. Wir haben Kaugummis für die Zähne. damit ist das Zähneputzen auch schon geklärt. Und duschen, das ist halt... Ja, das mal 7 Tage auf Wasser verzichten. Aha, also nur Trinkwasser wird da reingestellt für die 7 Tage. Also ihr wascht euch nicht 7 Tage. Nee. Boah, das wird aber ein Gestank sein in der Gartenlaube. Ja, und also unser größtes Problem ist eigentlich, also wir kennen uns eigentlich schon seitdem wir kleine Kinder sind. Ja. Und wir wollen das jetzt halt mal sehen, weil die Leute, die aus dem Big Brother Haus kommen, die erzählen immer, ihr müsst dabei gewesen sein und ihr müsst es miterlebt haben. Und wir wollen jetzt mal sehen, wie das ist, wenn man wirklich 24 Stunden pro Tag eine Woche lang aufeinander sitzen und wie wir uns dann auch leiden können. Ja, wobei 7 Tage vielleicht ein bisschen wenig ist, ne? Die großen inneren Geschichten passieren unter Umständen erst, wenn man länger ist. Aber ein Experiment ist es immerhin, 7 Tage. Wie viel, wie ist die Geschlechteraufteilung bei den 7 Leuten? Nur Jungs. Nur Jungs. Ja. Ausgesprochen. Ausschließlich Jungs. Mhm. Ja. Ja. Ihr kauft vorher viele Sachen ein, dass ihr genug Essen und Trinken habt. Mhm. Und aber technisch ist es ja schon ein gewisses Problem, ne? Ihr müsst ja ganz viele Webcams haben, das kostet auch Kohle. Es ist technisch ein Problem und es kostet Kohle. Ja, also wir haben drei Leute von uns, die haben das installiert, die Webcam, und das kostet uns eigentlich eher weniger. Ja. Also das Geldproblem ist das Kleinste. Ja. Und es gibt Strom in der Gartenlaube. Bitte? Es gibt Strom in der Gartenlaube. Ja, für die Internet. Nun waren wir ja alle immer sehr scharf darauf, bei Big Brother vielleicht doch die eine oder andere Sexszene zu sehen. Wenn ihr da nur 7 Jungs seid und ihr alle hetero seid, läuft da ja wohl nix. Nee, ich glaube nicht, aber wer weiß. Wer weiß. Muss man sich dann im Internet angucken, was da passiert. Ja, es ist natürlich interessant, klar. Ja. Was sagen eure Freundinnen? Hast du eine Freundin zum Beispiel? Ja, ja. Was sagen die dazu? Oder was sagt deine Freundin dazu? Die hält da eher gar nichts von. Warum nicht? Naja, also ich bin 7 Tage mit meinen Jungs unterwegs und die kennt mich genau, wenn ich mit denen weg bin, was da manchmal, wie das manchmal ausartet, und von daher befürchtet sie schon einiges. Nehmt ihr den Alkohol mit da rein? Ja. Viel? Ja. Das heißt, es könnte einfach ein riesen Besäufnis sein die ganze Woche. Das ist vielleicht auch nicht der Sinn der Sache. Nee, also es ist ungefähr so viel, dass wir noch wissen, was wir tun. Aha. Ist das jetzt richtig alles eingetütet schon oder noch so im Entwickeln befindlich, diese Idee? Nee, die Idee ist letztes Jahr entstanden im Sommer. Und wir haben es jetzt schon wirklich so weit geführt, dass es absolut professionell eigentlich schon aufgezogen wird. Also wir haben Werbepartner und die Zeitung spielt da mit, und also das ist schon richtig. Aber du kannst uns allen, die wir natürlich gerne dann ab und zu mal da reinklicken würden, noch kein Datum sagen und noch keine Adresse im Internet. Die Adresse? Doch, die Adresse kann ich sagen. Ja, bitte, bitte. Schreibe ich mir gleich auf, dann weiß ich, was ich immer zu tun habe nachts, ja, wenn ich von der Sendung komme. Ja, das ist www. www. Highscore. Wie? Hi? Highscore. Hi? So wie hoch? H-I-G-H. Ja, klar. Und dann? Score, also S-C-O-R-E. Highscore, ja. Ja, Games, also G-A-M-E-S. Immer noch ein Wort? Ja. Punkt com. Games.com. Und, ja, und ab wann geht's los? Das wird Mitte Juni sein. Ja, genau. 15. So ungefähr. Ungefähr 15. Juni. Ja. Eine Woche lang. Ja. Und ihr habt sogar Werbepartner gefunden, die euch da ein bisschen finanzieren. Also ja, die auch genau, diese Internetgeschichte installieren oder was machen die? Nee, die besorgen uns das Essen und machen das alles, die regeln das mit der Zeitung ab und die Berichte und alles. Aber ihr wollt keine Schlagersänger werden. Nein. Und hoffentlich wollt ihr auch nicht beim Grand Prix mitmachen nächstes Jahr. Nein, auf keinen Fall. Es ist einfach so eine Selbsterfahrung von euch sieben Jungs. Ja, weil wir kennen uns halt schon so lange und jeder denkt von jedem, dass er alles über den weiß, aber wir glauben das nicht so richtig. Und das werden wir halt sehen. Wahrscheinlich werden da heiße Sexorgien abgehen und ihr erkennt euch überhaupt nicht mehr wieder und eure Mädchen kriegen den Affen zu Hause, wenn die das dann sehen. Naja, ich hoffe mal nicht. Ich hoffe mal nicht. Also www.highscoregames. Ne? Punkt. Punkt com. Am 15. Juni ein kleines Privat-Big Brother von Dominik und seinen sechs Freunden. Ja. Und da können wir alle reingucken. Stellt die Kameras bloß so hin, dass wir auch alles sehen. Ne? Ja. Also darf nicht gemogelt werden. Ja, es muss euch auch richtig peinlich sein. Wenn wir die Kameras aufstellen, denke ich an dich. Wenn die Kamera so aufgestellt wird, dass nur die Hälfte gesehen wird, sage ich, nein, der Jürgen hat gesagt, es muss alles gesehen so werden. So will ich. Ich werde hundertprozentig reingucken, glaubst du? Alles klar. Hundertprozentig. Vielleicht werden wir euch danach, also wir gehen in die Sommerpause Anfang Juli. Ja. Das heißt, wir hätten vielleicht noch Möglichkeiten, nach eurem Experiment nochmal miteinander zu telefonieren. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Das wäre überhaupt nicht schlecht und ich kann das ja auch nochmal ankündigen. Ja. Und ich gucke ab und zu rein und dann haben wir viel Stoff, über den wir uns unterhalten können. Okay. So machen wir das, Dominik. Grüß die anderen Jungs und wir bleiben in Kontakt. Ich habe noch eine Frage. Ja. Wie sieht das mit Autogrammkarten aus von dir? Kannst du haben. Geht das? Ja, da wir eben Kontakt sind, schreiben wir gleich deine Anschrift nochmal auf. Ja, okay. Okay, alles Gute. Tschüss. Jürgen, mach's gut. Viel Spaß noch. Ciao. Tschüss. 1:32, 10 Sekunden Pause. Auf die Sekunde, 1:33 ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, über welches Thema auch immer. Telefonnummer 0800 5678 111 oder Faxnummer 0800 5678 110. Morgen heißt unser Thema verbotene Liebe. Erzählt mir, was ihr in Liebesdingen schon alles so Verbotenes angestellt habt oder vielleicht auch anstellt zurzeit. Jessica, 17 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Jessica. Hallo. Das klingt aber ernst. Du atmest so schwer. Ja, mir geht's auch noch nicht so gut. Und zwar, mein Freund hatte letzten Montag einen Unfall, einen Autounfall. Und heute vor einer Woche. Ja, heute vor einer Woche. Und jetzt liegt er so 60, 70 Kilometer von hier im Krankenhaus. Und er war zum Weg zur Bundeswehr von mir aus und ja, es war bis... Was ist denn genau passiert? Was für ein Autounfall? Ja, der ist morgens um 4 bei mir weggefahren hier und ist gefahren und muss Sekundenschlaf, ich weiß es nicht genau, und ist auf die andere Spur gekommen und ist frontal mit einem anderen Auto zusammengestoßen und... Oh weia. Wie schwer ist er verletzt? Er war bis vor 2 Tagen in Lebensgefahr. Ist er so gut wie über dem Berg. Ja. Welche Verletzung hat er? Also, er hat den Oberarm gebrochen und den Oberschenkel gebrochen und hat viel im Gesicht, also zertrümmert, sprich Kiefer, Nasenbein. Und seine Augen waren total geschwollen. Ich war am gleichen Tag noch bei ihm. Hat er schwere innere Verletzungen auch? Nee, das Gott sei Dank nicht. Er hat zwar so einen Luftröhrenschnitt bekommen. Und zwar, weil er Blut in der Lunge hatte. Und hat eben auch am Gehirn was gehabt. Und das ist eben ein kleiner Teil vom Gehirn ist abgestorben. Welche Folgen das hat, wissen wir jetzt noch nicht, weil er eben noch im künstlichen Koma liegt. Ach, er liegt im künstlichen Koma? Ja, wegen den Schmerzen eben. Ne? Du hast nicht mit ihm sprechen können bisher? Nee. Nein. Bevor du von deinem Freund weiter erzählst, noch die Frage, wie schwer ist der andere Fahrer, die anderen Insassen verletzt? Der ist gestorben. Ja. Saß der allein im Auto, der Fahrer? Ja. Ja. Ja. Mein Freund war auch alleine. Und denn der Unfallverursacher ist ganz eindeutig dein Freund? Ja. Das war Sekundenschlaf. Ist dann auf die andere Spur gekommen und mit dem frontal zusammengestoßen. Also es geht jetzt für ihn einmal darum, seine schweren Verletzungen in den Griff zu bekommen und die Nachfolgeschäden eventuell. Ja. Und mit auch dieser Schuld fertig zu werden. Mit dem, ja, das weiß ich jetzt eben nicht. Wie das wird schwer sein. Er muss auch, es ist eine langwierige Sache. Er muss eben neu laufen lernen und wie ist denn das für dich, dass dein Freund, das sind jetzt wirklich zwei verschiedene Sachen, ne? Einmal seine eigene Verletzung und die Sorge, dass er vielleicht nicht mehr richtig laufen kann oder irgendwelche. Ja. Und auf der anderen Seite, dass er verantwortlich dafür ist, dass ein Menschenleben zerstört wurde, ausgelöscht wurde. Also wie ich am gleichen Tag bei ihm war, das war total schlimm für mich, weil ich wusste nicht, wie und was und wie es ihm überhaupt geht und also, ich werde jetzt noch nicht richtig fertig mit Also du bist auch ganz durcheinander noch, ja. Ne, kann man so sagen. Und das prasselt alles so auf dich ein. Ja. Schlimm wird es sein, wenn er dann aufwacht und man ihm das alles erstmal erklären muss, was geschehen ist. Das wird auch schwer sein für mich, da dabei zu sein, wenn er aufwacht. Absolut, ja. Seid ihr beide denn schon lange zusammen? 4 Jahre. 4 Jahre schon. Dann kennt man sich ja nun sehr gut, wenn man 4 Jahre zusammen ist. Wie alt ist er jetzt eigentlich? 20. Wie konnte das überhaupt passieren? War er so ein bisschen leichtfertig beim Autofahren, dass er sich... Ja, ja deswegen. Er hatte vorher ein Auto, das Auto hat er sich, neu nicht, aber ein Gebrauchtwagen und das Auto hat er auch 90 PS. Er hatte vorher ein Auto, das war nicht so schnell. Und ich sag, es hört sich jetzt vielleicht, hört sich schlimm an, aber ich sagte noch zu ihm, dass das Auto, das ist dein Tod, weil ich weiß, wie er fährt. Weil, ich sag mal... Also du kanntest ihn da schon sehr gut, ne? Dass er sehr riskant fährt. Ja. Du sagst Sekundenschlaf, hältst du es denn auch für möglich, oder weiß man das vielleicht sogar schon, dass er zudem auch noch viel zu schnell gefahren ist? Ja, war auch. Auch das noch. Aber der andere zwar auch. Also sie waren beide zu schnell. Also ist eine ungeheure Wucht da aufeinander geknallt. Ne? Es ist fast dann auch nur ein Wunder, dass er überlebt hat. Also wirklich, wenn man das Auto in der Zeitung gesehen hat, das ist ein Wunder, dass er überhaupt lebend rausgekommen ist. Der Unfall ist in der Nacht passiert, sagst du? Ja, ist halb morgen. 5, sowas morgens, ja. Wann hast du dann von dem Unfall erfahren? Ja, 4:30 abends dann. Abends erst. Nachmittags, er fährt jeden Morgen so früh weg von mir und ich sagte noch zu ihm, er kann mich ja dann anrufen und ich habe mir dann auch nichts dabei gedacht, war dann schwimmen mit meiner Freundin und dann bin ich nach Hause gekommen und habe mich dann mit meinen Freunden getroffen und da sagte dann einer zu mir, weißt du schon, dein Freund hat einen schweren Unfall. Ja, da habe ich es erst auf den ersten Moment gar nicht geglaubt. Hast du engen Kontakt auch zu seiner Familie? Ich hatte ganz am Anfang von der Beziehung hatte ich einen sehr guten Kontakt mit seiner Familie. Dann war es wieder so unterbrochen, weil wir auch viel Streit gehabt haben und viel. Und im Moment nicht so doll. Und jetzt wieder. Jetzt haben wir wieder, Gott sei Dank, bin ich auch ziemlich froh drum, weil wir kommen da, also mit seiner Mutter, ich bin aus der Intensivstation gekommen montags und da hat sie mich gesehen, hat mich gleich in den Arm genommen. Und das heißt, ihr könnt euch gegenseitig schon so ein bisschen stützen zumindest. Ja, sie ruft mich an jeden Tag oder ich rufe sie an, ja. Das gehst du jetzt jeden Tag auf die Intensivstation? Nee, kann ich nicht. Nein, ich bin jetzt 17, habe auch kein Auto. Achso, weil das so weit weg ist dann. Und weil es so weit weg ist, das ist immer, und dann muss ich auch arbeiten. Und Aber er ist jetzt außer Lebensgefahr, sagst du. Ja. Wobei das wahrscheinlich für dich auch eine ganz schlimme Woche war. Ja. Bei jedem Telefonklingeln denkt man, oh Gott, jetzt ist es vielleicht die Todesnachricht. Ne? Ich habe immer das Telefon neben mir liegen gehabt und es war ganz, ganz schlimm. Ich war auch viel arbeiten zum Ablenken. Ich war auch viel weg gewesen und. Jessica, jetzt wollen wir hoffen, dass dein Freund nicht zu schwere Verletzungen hat, dass nicht zu schwere Folgen entstehen und Folgebelastungen, dass er einigermaßen wieder auf die Beine kommt. Und dann ist es sein Ding, mit der Schuld fertig zu werden. Ja, muss er tragen, lernen, muss er für sich im tiefen Inneren alleine aus. Da kannst du höchstens etwas behilflich sein, aber abnehmen kannst du ihm das nicht. Ne? Nee, also er wird schwer damit fertig, weil seine beste Freundin ist 3 Wochen vorher auch gestorben beim Autounfall. Das war auch eine gute Freundin von mir. Weißt du, Jessica, ich freue mich, dass du das Vertrauen hast und mich anrufst. Mhm. Das auf jeden Fall. Ich finde es aber auch gut, eigentlich, dass du angerufen hast, auch nochmal so als Warnung für andere, die so irrsinnig rasen. Obwohl das, ich manchmal glaube, es nutzt nichts, aber irgendwie nutzt es vielleicht dann doch. Es nutzt nichts. Erst wenn es passiert ist. Ja. Ne? Liebe Jessica, ich möchte dir auch sehr gerne anbieten, dass du mit meiner Psychologin noch ein paar Worte redest. Mhm. Du bist ja auch sehr traurig und sehr durcheinander. Und drücken wir die Daumen, dass dein Freund auf die Beine wiederkommt. Ja, danke. Ne? Leg mal auf und wir rufen gleich wieder an. Gut. Tschüss, danke. Tschüss, tschüss. Jessica. 20 Jahre alt, Maren, guten Morgen. Ja, hallo Domia. Hallo Maren, guten Morgen. Also ich habe eigentlich, also bei mir geht es um Sex. Mir geht es um Sex. Ja, also worüber ich jetzt reden wollte. Klarer Themenwechsel jetzt, ne? Da muss man so ein bisschen durchatmen. Das war gerade so traurig, was wir gehört haben. Ja, ich habe es gehört. Aber so ist das in dieser Sendung. Da wechseln sich halt ernste und weniger ernste Themen ab. Ja. Maren, 20 Jahre, möchte über Sex reden. Ja. Also dann tun wir das doch glatt. Ja, es ist so. Ich weiß nicht, kennst du den Film Mädchen, Mädchen? Nee, kenne ich nicht. Der läuft ja jetzt im Kino. Ja, ich habe davon gelesen, ja. Ja, auch um halt der erste Orgasmus. Also nicht um den ersten Sex, sondern erste Orgasmus. Ja. Jedenfalls habe ich den mit so ein paar Freundinnen gesehen und natürlich kam dann auch das Thema Sex auf und es ist so, also ich bin zwar die Jüngste bei uns mit 20, aber ich bin trotzdem als einzige noch Jungfrau. Mhm. Mhm. Und es ist so, dass... Wie alt sind die anderen denn? Die anderen sind so von 22 bis 26. Mhm. Na gut, also ist es 26 ist natürlich auch ein gutes Stück älter als 20, ne? Ja. Dass man da nicht mehr so jungfrau ist, ist ja auch eher dann normal. Ja, gut, aber ich meine, als ich letztes Jahr 19 geworden bin, habe ich mir gesagt, okay, mit 20 hast du es hinter dir, jetzt bin ich 20. Hast du es hinter dir, das ist eine sehr schöne Formulierung. Ja, das ist ein bisschen blöde, weil die reden da mal so, und dann denke ich mir, ich würde das schon mal gerne wissen. Und es ist ja nicht so, dass ich noch nie die Gelegenheit dazu hatte, sondern einfach, dass ich immer einen Rückzieher gemacht habe. Mhm. Also ich war ja auch noch nie so richtig verliebt, also wie das immer beschrieben wird. Mhm. Und da denke ich mir, eigentlich habe ich ja auch noch nichts verpasst wahrscheinlich deswegen, aber andererseits... Wie sehen denn deine Erfahrungen mit dir selbst aus, mit deiner eigenen Erotik? Also für mich fühle ich mich schon, also ich habe auch einen Vibrator. Das heißt also, der Orgasmus als Wort ist dir nicht fremd und als Erfahrung ist dir nicht fremd? Nein. Das ist, es fehlt halt nur der Geschlechtsakt, die Erfahrung ist noch nicht da. Ja, die ist noch nicht da. Ja. Also ich denke immer, dass ich keine geeigneten Männer kennenlerne, weil ich zu dick bin. Wie dick bist du? Ja, ich wiege 85 Kilo bei einer Größe von 1,70 Meter. Ja. Also schön rundlich. Ist moppelig, ne? Kann man so sagen. Mhm. Aber ist auch jetzt nicht so wahnsinnig dick, ne? Also ganz übernatürlich dick, oder? Nein. Ich meine, es ist so, ich habe eine ziemlich große Oberweite, ja? Mhm. Worauf und ja die Männer dann, stehen, viele Männer stehen. Ja, und wenn ich dann mal losgehe auf eine Party, dann, klar, lerne ich dann jemanden kennen, aber mhm. ich meine, die, die da nur hinstarren, da weiß ich ja sowieso, was die wollen. Mhm. Mhm. Und da bin ich mir dann eigentlich auch zu schade für. Mhm. Und wenn ich dann mit meinen Freundinnen losgehe, alle so gärtenschlank und, ne, dann, mhm. klar, lernt man dann auch Leute kennen oder Männer kennen und die, ja, mit wem gehen sie nachher weg oder mit wem kuscheln sie dann mal rum? Klar, aber es gibt natürlich, das ist zwar eine kleine Anzahl von Männern, aber die gibt es nun mal, die auch auf die ausschließlich auf dickere und üppigere Frauen stehen. Ja. Aber da gibt es natürlich nicht so viele von, das ist natürlich wahr. Und wenn du mit denen zusammen bist, ist die Konkurrenz riesig, ne? Groß eben. Mit den anderen Frauen. Hast du dich noch nie verknallt mal in einen Mann? Nein. Auch das nicht? Nein. Es gab auch noch gar keine unglückliche Liebe? Nein, eben, noch gar nichts. Hm. Aber du guckst den Jungs schon so, du musterst die schon, guckst denen so nach. Ja, sicher. Das schon. Also du bist dir sicher, dass du hetero bist, heterosexuell. Ja. Da habe ich neulich jetzt auch mit meiner Freundin drüber geredet. Sie meinte ja, vielleicht bist du ja lesbisch, aber eigentlich bin ich mir sicher, dass ich das nicht bin. Habe ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht, aber eigentlich nicht. Also ich mag meine Freundin, aber deswegen bin ich noch lange nicht in die verliebt. Ja, also. Genau. Du bist scharf auf die. Das muss ja dann auch nicht unbedingt dann gekoppelt sein. Ja, also das nicht. Also ich denke schon, dass ich auf Männer stehe, aber irgendwie war da noch nicht der Richtige, der mich angemacht hat oder so. Also mal eigentlich würde ich mal sagen, es besteht nur gar kein Grund zur Panik. Man muss nicht schon mit 20, 15 Männer gehabt haben und 1000 Affären oder so. Das finde ich völlig in Ordnung. Ich finde, dass man da auch gelassen rangehen sollte. Aber du möchtest das ja ganz einfach mal erleben, ne? Ja, eben. Mhm. Das ist, ich meine, das heißt nicht, dass ich jetzt jedes Wochenende einen anderen Kerl im Bett haben möchte, sondern ich möchte einfach mal wissen, wie die Sache an sich eigentlich ist. Also es gibt zwei Bedürfnisse bei dir. Einmal das Bedürfnis, einfach mal diese Sexualität zu erleben. Mhm. Und das andere Bedürfnis ist aber auch schon, eigentlich dich mal zu verlieben und eine richtige Liebe zu haben. Eben, ja. Würdest du dich dann auch einlassen, einfach mal nur auf so eine Sexgeschichte? Also ich glaube, solange ich noch Jungfrau bin, nicht. Aha. Ich glaube da, also... Also das erste Mal muss mit Liebe sein. Ja, ich denke schon, ja. Ich glaube, also wie gesagt, ich hatte schon die Gelegenheit dazu, aber da konnte ich das einfach nicht über mich bringen. Mhm. Da musste ich meine Hose verteidigen bis aufs bittere Ende. Nein, also das traue ich mich dann doch nicht. Ich meine, man kann das dann sagen, also ich hatte mal letztes Jahr mit einer Freundin so, da hatten wir das so geplant, sie hat es durchgezogen, ich habe einen Rückzieher gemacht. Aber ich meine so im April im Garten, so auf dem nassen Rasen, also so eine Sexsache hattet ihr geplant? Ja, also wir hatten uns einfach zwei Kerle ausgesucht, die wir auch kannten und wir wussten, die würden auch. Ja. Ja, sie hat es dann auch durchgezogen, allerdings ohne Kondom, sodass wir am nächsten Tag zum Frauenarzt mussten wegen der Pille danach. Mhm. Und da war ich eigentlich ganz froh, dass ich es nicht gemacht habe. Richtig so, ja. Genau. Weil, also die hat nur geheult und da war ich eigentlich ganz froh, dass ich es nicht gemacht habe. Seit wann besitzt du denn einen Vibrator, wenn ich fragen darf? Ich glaube seit einem knappen Jahr. Und wo hast du ihn dir besorgt? Wir waren mit Freundinnen, ich war mit zwei Freundinnen shoppen in Hannover und dann haben wir uns nach dem Beate-Use-Shop durchgefragt. Ah ja. Und dann habe ich natürlich, war mir das erst unangenehm und alles, aber ich wollte das schon immer mal wissen, wie das ist. Und dann habe ich mich schließlich getraut und einen gekauft. Wie groß ist er? Na, nur so ein ganz kleiner, so was weiß ich, 10 cm. Sieht auch nicht richtig aus wie so ein... Ach so, so ein kleiner, so ein Scheinvibrator. Ja, ja. Aber elektrisch? Elektrisch. So richtig mit Batterien an. Ja, ja. Ja klar, sonst ist es kein Vibrator, dumme Frage. Ja. So Maran, was machen wir jetzt mit dir? Wir können dir natürlich auch keine Liebe herzaubern. Ja, ich weiß. Ich habe deine Show gesehen, da dachte ich, rufe ich mal an. Ja, genau. Immer mit jemand anderem reden, als immer nur mit den Freundinnen. Hast du denn eigentlich, wenn du sagst, du fühlst du dich auch zu dick oder sagst du für dich, also ich akzeptiere mich so, wie ich bin? Oder würdest du lieber auch dünner sein? Du, wenn ich dann mit wieder abends weg gewesen bin und die ganzen Schlanken sehe, oder das Schlimmste ist, wenn ich einkaufen gewesen bin, dann möchte ich am liebsten sofort alles runterhungern. Hast du denn schon mehrere Diäten gemacht? Ja, sicher. Nur dann ist es immer dann, wenn ich besonders traurig darüber bin, dass ich so dick bin, dann muss ich essen. Mhm. Ja, das ist ein altes Lied, ne? Ja. Das können alle etwas korpulentere Menschen bestätigen. Ja. Ich würde sagen, es bleibt ja gar nichts anderes übrig, als jetzt dich in Geduld zu üben. Mhm. In der Hoffnung, dass es schon was passiert. Und wiederum musst du auch aktiv sein. Das ist immer, glaube ich, das Schwierige, dass man sich dann nicht zurückzieht und immer gefrusteter wird. Ja. Sondern dass man weiterhin offen ist mit Menschen und auch versucht, Leute, Männer jetzt in deinem Fall kennenzulernen und sich die Netten rauszupicken. Anders geht's nicht. Ja, ist nur nicht so einfach. Nee, ist nicht einfach, ist mir völlig klar. Aber anders geht's nicht. Du kannst es nicht erzwingen. Und wenn es noch 2 Jahre dauert, okay, dann dauert es halt 2 Jahre. Ja. Aber du darfst nicht gefrustet werden und deshalb vielleicht noch mehr essen und dicker werden. Ne? Ja. Das ist natürlich die große Gefahr dabei. Ja, also ich habe auch schon in letzter Zeit noch wieder zugenommen. Mhm. Aber wie gesagt, ich gebe mir Mühe. Ich wünsche dir von Herzen, dass das klappt, Maren. Ein toller Mann, eine erste große Liebe. Ja. Und dann natürlich auch den ersten schönen Sex miteinander. Ja. Mhm. Toi, toi, toi. Ja, danke. Tschüss, Maren. Ja. Thomas, 22 Jahre alt, guten Morgen. Hallo, Domian. Hi, Thomas. Dein Thema. Ein Thema, ja. Ich wurde vor knapp 3 Monaten von meiner Freundin verlassen und bin eigentlich immer noch nicht drüber hinweg. Die ganze Situation ist sehr kompliziert und da tut sie auch andauernd noch was. Mhm. Wie lange wart ihr zusammen? Wir waren 2,5 Jahre zusammen. Ja. Und von wem ist die Trennung aus? Bitte? Von ihrer Seite. Von ihrer Seite. Das ist ja das Schlimme für mich. Was war der Grund? Das ist es. Ich habe bis heute keinen Grund. Ich habe immer nur Andeutungen und andauernd Widersprüche. Das Problem bei meiner Freundin ist scheinbar, die weiß absolut nicht, was sie selber will. Mhm. Das fing an Karneval an. Ich musste arbeiten, sie war auf einer Feier, kam wieder und im Grunde haben mit einem Jungen aus ihrer Ausbildungsklasse länger geredet und da meinte sie, auf einmal war ihr klar, Feierabend, Schutz. Mhm. Andermal sagt sie jetzt im Nachhinein, ja, mit uns beiden stimmte das doch einfach nicht mehr. Aber was stimmte nicht mehr? Ja, sagt sie dann nicht. Das frage ich dann, kann doch dann nicht so ruckartig gekommen sein. Andermal hast du gesagt, das kam nur an dem Tag. Ja. Und ich weiß nicht. Lass mich doch mal fragen, ihr wart, wenn man 2,5 Jahre zusammen ist, das ist ja schon doch eine Menge Zeit, wo man sich nicht so viel vorspielen kann, sollte zumindest. Da gab es ein ganz bestimmtes Geheimnis an unserer Beziehung, das ich immer wusste, nämlich sie hat mich nicht geliebt. Ihr habt euch nicht geliebt? Sie mich nicht. Sie hat dich nicht geliebt? Ja, das ist die. Ich kenne meine Freundin sehr gut, ich kenne auch in ihrer Vergangenheit etwas. Also die Eltern sind seit 3 Jahren geschieden, die haben seit 15 Jahren nur so eine Scheinehe der Kinder zuliebe geführt. Mhm. In gewisser Hinsicht und darum weiß ich, die ist in der Hinsicht, ich will nicht sagen verdorben, aber zumindest ein bisschen belastet. Moment mal eben, du hast ja was Wahnsinniges gesagt. Es gab ein Geheimnis, nämlich dieses Geheimnis bedeutet, sie hat dich nicht geliebt während dieser Beziehung. Das Geheimnis, ich wusste immer davon. Woher wusstest du, dass sie dich... Sie hat mir ins Gesicht gesagt. Bitte? Sie hat mir ins Gesicht gesagt, ich liebe dich nicht. Aha. Ich dachte mir immer wortwörtlich, ich habe dich lieb. Und im Laufe der Zeit habe ich rausgefunden, also es hat lange gedauert, bis ich das verstanden habe, aber mit ihrem Ich habe dich lieb, sagte sie mir im Grunde genau dasselbe. Mhm. Auf ihre Art hatte sie mich wirklich geliebt und ich wusste genau dieses Ich habe dich lieb aus ihrem Mund bedeutet mehr als ich liebe dich bei so manch anderem Paar. Na gut, aber redest du dir das jetzt nicht vielleicht ein bisschen schön? Ich meine, wenn jemand sagt, ich liebe dich nicht, ist das ja... Auch sie hat noch nie im Leben jemanden geliebt. Das ist ja völlig egal, das ist ja egal. Ja, aber dich offensichtlich auch nicht. Und das ist ja nur eine ganz gravierende Aussage. Herr Domian, da ist Folgendes, da ist jetzt immer dieser Standarddialog. Wenn ich Sie frage, warum sind wir nicht mehr zusammen, dann sagt sie, ich liebe dich nicht. Mhm. Dann sage ich, das hast du doch nie getan. Mhm. Warum? Und wir waren trotzdem so lange zusammen. Mhm. Dann sagt sie, jetzt stört es mich aber. Dann frage ich, wieso stört es dich jetzt? Und dann kommt keine Antwort. Aber Thomas, was willst du denn noch hören? Das ist doch völlig egal, warum es sie jetzt stört und es sie damals nicht gestört hat. Es stört sie jetzt und sie hat ja auch recht. Was soll sie mit einem Mann zusammen sein, den sie nicht liebt? Und der Jetzt-Zustand ist nun mal so. Was willst du denn noch mehr von dem Mädchen? Die hat dir die wichtigste Aussage gesagt, die es gibt. Sie liebt dich nicht. So, das heißt, das ist der Tod einer Beziehung. Was willst du denn noch von der? Ich liebe sie selber wahnsinnig. Ja, aber sie dich nicht. Ja, Domian, aber es war jetzt halt, diese Beziehung hat unter diesem Grundsatz 2,5 Jahre gehalten. Gut, dann war es vielleicht eine Lüge oder was auch immer, was da war. Vielleicht entwertet das sogar diese Beziehung im Nachhinein, dass sie mit dir zusammen war, obwohl sie dich nicht geliebt hat. Vielleicht könnte man nachträglich zornig auf sie sogar sein. Ich liebe sie einfach nur und ich möchte wieder mit ihr zusammen sein. Ja, du redest nur von dir, sie aber nicht. Hm? Das ist das Problem, sie weiß selber nicht, was sie will. Die weiß, was sie will. Die hat zu dir gesagt, sie liebt dich nicht. Ja. Ich will gar nichts weiter hören von euch. Das ist doch die Kernaussage schlechthin. Ja, das habe ich von vielen gehört. Aber ja, was willst du ihr denn da noch einreden? Oder was? Ja, das sind immer so Sprüche, ja, die weiß ja gar nicht, was sie will und die ist mit ihren Gefühlen überfordert und weiß ich was. Nein, das stimmt gar nicht. Also die ist mit ihren Gefühlen überfordert. Es ist ganz einfach, sie hat sich in den letzten 3 Monaten ganz gewaltig verändert. Das ist mir aufgefallen, es sind jeder Menge Leute aus ihrer Umgebung aufgefallen. Sie ist im Grunde nicht mehr wiederzuerkennen. Ja und? Ja. Ja, was heißt das? Das heißt gar nichts. Ist es vielleicht sogar gut für sie, für ihre eigene Entwicklung? Vielleicht wird sie bald einen Mann finden, den sie wirklich liebt. Ich weiß, es ist mega hart, wenn ich dir das ins Gesicht sage. Hm? Ich weiß, aber ich muss es dir jetzt ins Gesicht sagen, weil es so kommen wird. Es wird so kommen, Thomas. Wenn ihr 2,5 Jahre zusammen wart und es dir nicht gelungen ist, dass sie dich liebt, wird es dir jetzt auch nicht mehr gelingen. Hundertprozentig. Ja, aber folgendes Problem, deswegen kann ich eigentlich auch angerufen. Mhm. Sie hatte mir im Grunde gesagt, was auch immer geschieht, es ist nichts mehr und gleichzeitig versucht sie den Kontakt zu mir zu halten, weil meine Freundin hat keine Freunde, ich hatte auch keine Freunde, im Grunde, wir waren im Grunde alles, was wir hatten, die steht jetzt im Grunde völlig alleine da, die ist im Moment in so einer Art Zwiespalt, die geht abends schon nach der Arbeit nach Hause, sitzt den ganzen Abend alleine und hat niemanden zum Anlehnen im Grunde. Dann ist dann bei ihr so der Gedanke, im Grunde würde ich dich gerne zurückhaben, aber sobald ich dich anrufe, komm zu mir und quasi wir leisten uns Gesellschaft, dann machst du dir wieder falsche Hoffnung. Ja, berechtigt, ne? Du würdest dir ja falsche Hoffnungen machen. Insofern darf sie dich auch gar nicht anrufen in der Situation. Aber was? Sie tut es ja. Ja, das wirft dann wieder schlechtes Licht auf sie, weil sie spielt auch mit deinen Gefühlen. Du bist verliebt, du liebst sie. Und daher bist du auch äußerst verletzlich. Ja, eigentlich ist, musst du... die ganze Sache noch einiges entwickelt hat. Hä? Ausgangspunkt war zum Beispiel, sie ging auf diese Feier und sie gab irgendwann mal so zu, dass sie sich da ganz leicht in so einen Jungen verguckt hat. Und ich habe mit dem Jungen nachher Kontakt aufgenommen. Ich habe nur gesagt, Simone, also meine Freundin heißt Simone, wir waren 2,5 Jahre zusammen, dann gehst du auf eine Feier, redest mit ihm und was auch immer der dazu gesagt hat, danach machst du eine 2,5-jährige Beziehung kaputt. Ich wollte wissen, was der ihr gesagt hat. Thomas, hör auf, das ist alles Schnickschnack jetzt. Es ist alles Schnickschnack, ich will das gar nicht hören. Ich habe das Wichtigste gehört. Die liebt dich nicht. Du musst jetzt so konsequent sein und den Kontakt runterfahren, weil du das gar nicht aushältst, immer wieder zu ihr zu gehen und dann auch wieder zu erfahren, dass es eh nichts. Wir haben uns letzte Woche nicht gesehen und ich habe sie so vermisst, dass ich daran fast kaputt gegangen bin. Nein, du gehst nicht kaputt, das wirst du schon aushalten. Ja. Natürlich. Ich bin schon in Therapie wegen der Geschichte. Ja, dann gehen wir weiter zur Therapie. Ja. Die Frau liebt dich nicht, vergiss die Frau und geh auf Distanz zu der Frau. Mehr kann ich nicht sagen. Ja. Mach's gut. Vielen Dank. Tschüss, Thomas. Und Stefan, auch 17 Jahre. Ne, 17 Jahre, ich auch. Hallo Stefan. Guten Morgen. Morgen Stefan. Ja, du kennst mich wahrscheinlich noch. Ich hatte letzte Woche angerufen zum Thema, ich schäme mich wegen meinem Aussehen. Ich bin derjenige mit den Tattoos. Ach, du bist in den Tattoos, ja. Genau. Natürlich, ja, ich erinnere mich gut. Und, gibt's was Neues? Ja, klar. Ich habe heute Mittag, war ich mit meiner Freundin schwimmen. Also, wir müssen erklären. Du hast ja im Wahn irgendwann auf dem Rücken, war das ein sexistisches Tattoo anbringen lassen, ne? Genau. Eine Frau mit breit geöffneten Beinen, ja. Ein Pornobildchen, ne? Ja, und genau. Du hattest so große Sorge, dass deine Freundin das sieht, ne? Ich hatte große Sorge. Du hattest große Sorge. Ja, und zwar, ich wollte es irgendwie loswerden, nachdem du mir den guten Rat gegeben hast, ich soll mit dir darüber reden. Genau, ja. Und da dachte ich mir, nimm es mal zu Herzen, was der Domian dir sagt. Hoffentlich ist es gut gegangen. So viele Leuten gute Bratschläge gegeben, ja. Dachte immer, wird er mit dir auch das gleiche vorhaben. Und in der Hoffnung, dass alles gut geht, habe ich dann gestern zum Schwimmen eingeladen. Spann mich nicht auf die Falte, was hat sie gesagt? Und naja, gut, dann sind wir auch heute schwimmen gewesen. Ja. Ihre Mutter kam nachher wieder zu und dann habe ich ihr Absatz halt gesehen, hat mich erstmal für doof verkauft. Ja. Fand es natürlich auch ein bisschen sexistisch in einer Hinsicht. Ja. Und dann sagte sie, hat sie mich nur noch ausgelacht. Und ich habe mir eigentlich schon Sorgen gemacht und dann hieß es auf jeden Fall, ne, dann hat sie mich umarmt und dann meinte sie so, scheiß drauf, aber ich soll das nicht wegmachen lassen, es soll zu meinen Fehlern stehen oder mein Leben lang mit mir tragen. Das war ein Zitat von meiner Freundin. Also es ist gut gegangen. Das ist gut gegangen, ja. Gott sei Dank. Mein Gott. Aufgrund deinen Worten letzte Woche hinweg habe ich das mir zu Herzen genommen und bin zu ihr gegangen. Also das ist ja schon mal eine gute Erleichterung jetzt, ne? Ja. Das war das Allerwichtigste, ne? Ja. Mama und Papa stehen jetzt auch noch an das Problem, ne? Ja, ich warte, bis ich 18 bin. Aber das ist nicht so gravierend. Das Schlimmste war das mit der Freundin. Das Schlimmste, ne? War auf jeden Fall mit der Freundin. Aber das ist ja interessant, dass sie sagt, lass es drauf, steh zu deinen Fehlern. Und vielleicht lachst du hinterher, wenn du mal 30 oder 40 bist, lachst du dich halb schlapp, wenn du das auf dem Rücken dir anguckst. Und wenn deine Kinder sich das mal angucken. Dann, wenn sie auch. So war der Papa früher mal drauf. Dürfen wir auch, sagen die dann. Ja, werde ich mir überlegen, ne? Ah, ich meine, das war ein guter Ratschlag von dir und ich habe mir eigentlich die ganze Woche hinweg den Kopf gemacht, wie ich dann gegessen und gesagt habe, so, pass auf Marina, wir gehen schwimmen. Ja. Dann habe ich das gesehen und, naja, ne? Du warst wahrscheinlich wahnsinnig aufgeregt, ne? Mir pochte das Herz genauso wie jetzt, also noch schlimmer und weil ich mir ein bisschen aufgeregt habe, vielleicht auch. Egal, das Tattoo war so 10 cm groß, ne? Ungefähr, ja, genau. Genau auf dem Rücken, ne? Hinten. Ja, auf dem rechten linken Schulterblatt. Schulterblatt, so war es. Ist das gleiche so. Ganz genau. Aber ich war total nervös und also aber ich danke dir nochmal recht herzlich für deinen super Tipp und ich hoffe, dass du weiterhin auch anderen gute Ratschläge gibst. Ich freue mich, dass es so gut gegangen ist. Aber eine Frage noch, willst du es jetzt behalten? Ja. Ja. Ja. Ach, ich würde auch sagen, warum nicht? Ist doch lustig. Warum nicht? Genau. Wir haben Geld ausgegeben, warum wegmachen lassen? Stefan, danke für deinen Anruf. Bitte. Schönen Gruß an die Freunde. Mach ich. Tschüss. Tschüss. In der Technik, Annette, Bastian und morgen heißt unser Thema die ganze Stunde über verbotene Liebe. Habt ihr Liebeleien, Liebschaften, die verboten sind, die geheim sind, die niemand wissen darf, die man eigentlich so als verboten bezeichnet? Dann erzählt es mir. Morgen ab 0 Uhr könnt ihr uns erreichen unter der bekannten Nummer 0800 5678 111 und um 1 Uhr sind wir da im Fernsehen, im WDR-Fernsehen und hier bei uns im Radio, bei Radio 1 Live. Bis morgen. Macht's gut, schlaft schön. Tschüss.